Laut Meldungen hielt die Bürgergruppe für gleichberechtigte südkoreanisch-amerikanische Beziehungen, die die Bewohner verschiedener Kreise und Schichten Südkoreas umfasst, am 13. Dezember vor der US-amerikanischen Botschaft in Seoul eine Protestkundgebung ab und verlangte von den USA, den Plan für die Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD sofort zurückzunehmen. Sie prangerten an, dass sich an diesem Tag die Diplomaten von Südkorea, den USA und Japan in Lotte Hotel in Seoul versammelten und über eine Verstärkung der Sanktionen und des Drucks auf die DFRK berieten. Die Organisation behauptete, dass dies die Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel noch schwieriger mache.